sich mein Spiel. Der Gesang des Volkes beginnt. Verkündet von jenen, die am Gerichten sind. So umdachtet seid ihr von meiner Welt, in der sich alles dreht, allein ums Geld. Bald erhallt der große Paukenschlag. Ich allein verkünde euch den letzten Tag. Ihr kommt doch, ich hoffe es sehr bald. Das Leid eurer Existenz, es lässt mich kalt. Mein Gewinn, er wird sich täglich mehren. Um eure Kultur werd ich mich nicht scheren. Euer Blut wird mein Gewinn sein. Unerkannten Heiligenschein. Eure Grenzen werden ab jetzt neu gezogen. Über euch hinaus spannt mein Bogen. Ein Schulter wird es keine Grenzen mehr geben. Ich verspreche euch, es kostet euer Leben. Der Tod eures Volkes, ja, das ist mein Ziel. Völkermord nennt sich mein Spiel. Der Gesang des Volkes beginnt. Verkündet von jenen, die am Gerichten sind. Bezeichnet der Plutokrat, der über ganz Deutschland.